13 Jahre Taschengeld. Reggae-Musik ist ihre Welt. Und ihre Mutter sieht ruhig zu. Und bald mit 17 war ich geboren.